Ey, heute ist es soweit, Daryl. Ren, Gamer, doch mal ins fucking Real Life gehen, OMG, Digga. Heute geh ich raus. Heute geh ich raus, mach das, was wir im GTA-Game gelernt haben. In GTA-Tankstelle ausgeraubt, Geld geklaut, 10 Minuten Bullen ficken, ich ballerin, bin weg, denk. Geil, Bro, Real Life ist ja voll das perfekte Versteck. Dann fress ich diese Blume, werd ein Vogel ohne Plan. Flieg über die City, scheiß den Leuten auf den Kopf. Alle schreien von unten, ey, was soll die Kacke bloß? Doch ich lach mir einen ab, Bro, das ist famos. Doch Real Life ist kein GTA. Hier gibt's kein Respawn, kein Cheat, oh ja. Im GTA-RP spiel nur 15 Minuten im Knast. Doch hier hockst du ein Jahr drin, was für ein fucking Scheißdreck. Digga, du kommst, fuck, fuck, fuck. Ich brauch ein Auto, Bro, Polizeistation, rein da. Ganz easy so. Knack das Schloss, klaue das Bullenvehikel. Mit Blaulicht verfolg ich Rentner und Fahrradlehrer wie ein Psycho, Digga. Doch dann packen mich die Cops, jetzt ist es vorbei. Ich lande im Knast, kein Respawn, kein Frei. Wie in GTA-RP will ich ausbrechen, doch hier sind die Mauern echt. Nix mit Weglächeln. Digga, ich brauch ein Cheater-Tool in meiner Tasche, Digga. Ich sitz drin, Bro, ein ganzes Jahr. Kein Admin, kein Bug, kein Cheat, alles klar. Ich schrei durch die Gitterfickung, Dreck, RL. In GTA wär's nur 15 Minuten, das wär geil. Hey! Nach einem Jahr Knast geh ich doch lieber online zocken, da hab ich meine Freiheit. Aber eine Frage, Digga, gibt es hier im Real Life? In der Stadt Buxtehude einen fliegenden Deluxo zu kaufen? Nein. Wie? Kein fliegender DeLorean. Nein, nicht im RL. Fuck! Und der Oppressor MK2? Nein, nein, nein, nein. Das hier ist RL, Bro. Nicht GTA Online. Scheißleben, ich geh wieder ins Gaming.